Es ist wieder Zeit für den Wrestling Talk D-Ride. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir freuen uns, haben ein geiles Thema heute. Interessiert euch bestimmt, also bleibt dran. Ich bin Alex Wright und hier, ich hoffe, ich zeige jetzt in die richtige Richtung, sitzt der Ben von WrestlingInfos.de. Hi, auch von mir. Euer Dienstagabend mit uns beiden. Wie immer, kurzer Werbeblock. Folgt dem Alex auf Instagram, wrestling-alexwright. Sehr gut gemerkt. Ja. Und wrestlinginfos.de findet ihr schon. Dementsprechend, ja. Letztes Mal haben wir uns um alles gekümmert, rund um Referee, Backstage-Mitarbeiter, Nitro Girls, noch zusätzlich ein Ausflug in Rundensystem beim Wrestling. Also hört da auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr was über das Rundensystem lernen wollt. Das werdet ihr so wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einfach mal, so nicht mehr sehen. Und dieses, also außer natürlich, Alex macht sein Comeback. Dann gibt es bestimmt, jetzt gibt es dann bestimmt Anfragen von Promotern. Ey, wir machen für dich auch nochmal ein Rundensystem. Los, komm, mach. Ja. Anfragen sind immer schön. Ja. Okay. Um was wir uns heute kümmern wollen, das haben wir uns echt lange vor uns hingeschoben. Wir haben die 14. Ausgabe übrigens. Hat man gar noch nicht erwähnt. 14 Ausgaben. Nee, 13 Ausgaben haben wir es vor uns hingeschoben und in der 14. ziehen wir es jetzt durch. Nämlich das Ende der WCW. Das, wo es dann so ein bisschen bergab ging. Ja. Wie ist dir das in Erinnerung geblieben? Ja, es war schon traurig, muss ich schon sagen. Weil WCW war ja tatsächlich schon ein gutes Produkt. Hatte eigentlich ihre eigene Fanbase. Also wir hatten eine ganz andere Fanbase als die WWE, ne? Also WWF. Und hat so viel Potenzial gehabt mit so vielen Wrestlern. Ich habe ja in einer vorherigen Episode mal erwähnt, wie viele Wrestler tatsächlich dann am Ende der WCW unter Vertrag waren. Weil ja an die 250. Das ist Wahnsinn! Das sind Vertragswrestler gewesen. Also das waren jetzt keine Nightlies, ne? Die noch an Top drauf waren, dazu kamen. Und da waren echt viele Talente. Ja, also die hatten ja, wir waren ja auch, also World Championship Wrestling war ja für 1,5 Jahre sogar in den Ratings besser als damals die WWE. Ne? Und wir hatten echt hammermäßige Wrestler an den Shows. Die Stories waren auch oft sehr gut. Also das Potenzial war definitiv da. Ja, und deswegen fand ich es auch damals so schade, dass es dann so gelaufen ist, wie es dann gekommen ist. Weil, ja. Ich wollte bloß, erzähl noch, mach den Satz noch zu Ende, gerne. Weil es hätte nicht so kommen müssen. Meiner Meinung nach. Und jetzt bin ich gespannt. Also ich habe jetzt gerade mal nebenbei, habe ich jetzt gegoogelt, wie viele Wrestler hat WWE aktuell unter Vertrag? Was würdest du schätzen? Du musst, Moment, bevor du schätzt, wie viele Shows hatte WCW am Ende in der Woche? Also nee, TV-Shows. Wir hatten Nitro, Thunder. Okay. Dann hatten wir einmal im Monat eine Pay-Per-View. Okay, den rechne ich jetzt nicht mit. Dann hatten wir Saturday Night Live. Mhm. Worldwide Tapings, aber die wurden immer auf einmal getaped in Dings. Also ich würde sagen, drei TV-Shows. Das restliche waren Haus-Shows. Okay, dann kommt es ja ungefähr mit der WWE hin. Wenn man es jetzt mal, also gut, WWE hat ja noch Main Event und sonst was, das rechnen wir jetzt einfach mal nicht. Aber wenn wir jetzt mal Raw, SmackDown, NXT rechnen, ich meine, dann ist noch sowas wie Evolved, Main Event, weiß der Henker was, aber die zählen wir jetzt mal nicht. Das heißt eigentlich 3-3. Wenn du jetzt sagst, 250 hatte WCW am Ende unter Vertrag, was schätzt du jetzt, wie viel? Also, das ist eine KI-Angabe natürlich, was mir jetzt da ausgespuckt wird, aber ja. Ja, ist die Frage, ob die KI jetzt nur die Wrestler berücksichtigt, die auch on-air sind, ne? Weil bei der WCW waren ja die 250 Wrestler nicht on-air. Mhm. Also waren die meisten nicht on-air. Aber ich schätze mal, die haben, wenn man alle, wahrscheinlich genauso viel. Und hier heißt 156 Wrestler. 88 im Main Roster und 68 im im Entwicklungssystem. Okay. Das bezieht sich aber aktuell auf Quellen, die auch ein bisschen älter sind. Also ich gehe mal davon aus, dass sich das stark gesteigert hat. Genau. Ja, die Sache ist halt die, es hätte ja bei der WCW nicht so passieren müssen, wie es dann gekommen ist. Weil erstens war ein ganz großes Potenzial an Wrestlern da, auch junge Wrestler. Also das WCW ist halt praktisch verpasst, den Nachwuchs aufzubauen. Mhm. Mit den bestehenden Allstars. Das hatten wir ja schon mal besprochen, auch in einer vorigen Folge. Dann meiner Meinung nach, und ich betone das, einer der größten Fehler der WCW war, den Vince Russo reinzuholen. Mhm. Weil er einfach ein komplett falsches Booking gemacht hat für die WCW. Ja, also wer hat eigentlich versucht, ein WWE-Produkt auf die auf die WCW-Fans draufzuhauen. Und das funktioniert eigentlich nicht. Ja. Dann wurden Sachen gemacht, ja, wie den besten Titel von uns, den Heavyweight-Title, den David Arquette zu geben. Ein Schauspieler. Mhm. Ja, also solche Geschichten kannst du nicht machen. Ja. Außer man hat vielleicht ein paar Hintergedanken. Das lasse ich mal so im Raum stehen. Mhm. Da gibt es ja genug Gerüchte im Netz, wieso, weshalb, wieso zugebuckt wurde. Aber wo war deiner Meinung nach der größte Unterschied zwischen WCW und WWF oder WWE halt? Ja. Also, du meintest ja gerade, ihr hattet unterschiedliche Zielgruppen letztendlich, also weil unterschiedliche Produkte, also unterschiedliche Fans. Ja, bei uns wurde viel mehr auf das Wrestling Wert gelegt und auf Matchtime. Mhm. Wobei bei WWE damals ja schon viel, viel die Promos ausgemacht haben, auch von der Sendung. Ja, ich meine, das hat sich ja über die Jahre immer mehr gesteigert und irgendwann hat man fast mehr Promos als Wrestling-Time gehabt. Ey. Bis sie dann gecheckt haben, dass die Fans das nicht wollen. Das Nein, ist, das ist immer noch so. Es ist absolut immer noch so. Also wir hatten jetzt Raw beispielsweise. Wenn ich da jetzt Raw mal durchgehe, wir hatten in Raw 4 Matches. Ein Match ging 9 Minuten 40, also 10, 10, nochmal eins mit 9, wir haben 19, wir haben 18, das heißt, wir sind bei ja, 35 ungefähr und wir haben 14, das heißt, wir haben 45 Minuten Wrestling auf 3 Stunden Show. Ja, dann wundert es mich nicht, dass die meisten Fans, mit denen ich mich unterhalte, dass die momentan nicht vom WWE-Produkt überzeugt sind. Weil sie einfach, ich das immer wieder zu hören bekomme, dass einfach die Promos zu viel sind. Ja, oder die Storylines dadurch auch. Ja, zu ja und die Werbung und alles. Also, das ist ja, das zieht sich dann alles zu arg. Ja. Und das war halt damals bei der WCW schon nicht so. Also, da wurde tatsächlich auf viel Match-Time Wert gelegt und auch auf ganz viele verschiedene Arten von Wrestling-Stilen. Ja, wir haben hier Mexikaner, Japaner, einen europäischen Wrestling-Stil mit durch mich vertreten, durch William Regal, ne? Später auch durch Finlay und David Taylor zum Beispiel. Kanadier, ne? Lance Storm und Jericho und Mexikaner, wie gesagt, Rey Mysterio und wie alle. Eddie Guerrero, Chavo Guerrero. Wir hatten viele Highfly, wir hatten viele Allrounder. Dann hatten wir viele Powerhouses, also das war schon für einen Fan sehr interessant, diese unterschiedlichen Kampfstile zu sehen und auch die unterschiedlichen Nationalitäten, weil es war ja bloß ein Mexikaner da, aber es waren schon viele Mexikaner. Ja. Ob es in La Paca, Psychosis oder Kunen oder was weiß ich, ne? Also viele, viele Leute. Und ja, also das Wrestling an sich war im Vordergrund und die Storylines waren ja auch gut. Also da waren viele Storylines, die gemacht wurden, die gut waren. Nachteil von der WCW war, dass sie einfach es nicht geschafft haben, eigene Stars aufzubauen. Nur ein paar, ja, vielleicht ein Paul White, ne? Also Big Show oder Giant, wie er bei der WCW geheißen hat. Goldberg war so einer, ne, den sie noch aufbauen konnten. Aber das war es dann eigentlich schon, mit dem, wo man sagen kann, ey, krass. Richtig krass, ne? Weil, schau ja, Stone Steve Austin, der dann später Stone Cold war, wurde erst Stone Cold, wie er bei der WWE war. Mhm. Na, und so ging es ja. Kevin Nash war ja auch vorher bei der WCW und dann da oben, ja. Es ist eigentlich immer so gewesen, dass wenn man zur WWE gegangen ist, dass man dann halt richtig gepusht wurde und die haben dann ihre Stars halt kreiert. Aber wie gesagt, damals, die Leute wollten einfach Wrestling sehen. Und deswegen, glaube ich, war die WCW für 1,5 Jahre Nummer eins. Ist dann schon krass, ne? Also, wie unterschiedlich das auch ist, dass sich das Produkt dann letztendlich, das Entertainment-Produkt letztendlich dann durchgesetzt hat und das Sportprodukt an sich leider halt dann auch baden ging. Ja, aber das ging ja nicht baden. Das ist genau der Punkt. Das würde jetzt immer noch existieren, hätte man nicht versucht, Vince Russo das WWE-Produkt auf diese Fans zu machen. Weil hätte er anders gebuckt, dann wäre das noch nach oben gegangen. Ja, und ich meine, der WWE hat natürlich als Opportunist natürlich in dem Business dann die WCW aufgekauft, nachdem sie platt. Klar, ist ja auch, ist ja ein ganz normales Vorgehen in jedem Business, muss man auch dazu sagen. Also man übernimmt den Konkurrenten, wenn es möglich ist, logisch. Genau, und dann war ja nur noch das die einzige Ding, dann hatte ja mehr oder weniger der wieder das Monopol. Was zwar schlecht ist fürs Business, aber er hatte dann wieder das Monopol ins McMahon und somit deswegen existiert halt dieses noch, weil ja die Leute gar keine Alternative hatten, bis jetzt die AEW kam. Und siehe da, AEW hat echt oft einen hier ausverkauft. Ja. Ja, wobei die ja zuletzt auch einige Probleme hatten und so weiter. Also gerade AEW, muss ich sagen, sehe ich momentan so ein bisschen wie WCW. Also kommt mir so ein bisschen so rüber. So, die großen Stars, die kommen eigentlich von der WWE. Also wenn du es jetzt mal so betrachtest. Genau. Und man kriegt es eigentlich, oder auch von New Japan oder weiß der Henker woher, also, aber man kriegt es eigentlich nicht hin, selbstständig richtig gute Stars aufzunehmen. Ich meine, die ganzen AEW-Fans und sonst was werden mir jetzt da natürlich widersprechen und das hoffe ich auch, weil das heißt, dass sie mit Leidenschaft dabei sind und das finde ich gut. Aber aus meinem Blickwinkel kommt mir das gerade so ein bisschen so rüber und das weiß ich nicht, ob das so... Ja, um das zu beurteilen, müsste ich jetzt die AEW regelmäßiger verfolgen, ob die tatsächlich eigene Stars aufbauen. Ich weiß, dass die junge Talente ihr Chance geben. Ja, das auf jeden Plattform. Fall. Und ich glaube, dadurch tun sie schon dazu beitragen, dass neue Stars kreiert werden. Aber ich glaube, die tun jetzt nicht viel an denen verändern oder was weiß ich. Ja, also das ist jetzt nicht, dass jemand nur aus einer AEW-Wrestling-Schule zum Beispiel kommt und die dann debütieren und dann zum Star aufgebaut werden. Ne? Also das habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, aber ausschließen möchte ich das natürlich nicht. Möchte ich auch nicht ausschließen. Also dann möchte ich auch klarstellen, dass verfolge ich das Produkt auch zu wenig. Aber was ich halt so am Rande mitbekomme. Und ja, aber wenn ich jetzt nochmal auf das Ende der WCW zurückkomme, habt ihr Wrestler da untereinander schon ein bisschen gemunkelt? Oh Mann, es wird schlechter, oder? Naja, du hast es ja, also das fing ja alles an mit diesem katastrophalen Booking. Ja, Russo, oder? Und da war ja schon im Lockerroom permanent schlechte Laune. Weil da war jemand, da hast du genau gemerkt, dass der dieses WCW-Produkt nicht verstanden hat und es auch das Wrestling an sich nicht verstanden hat. Mhm. Ja, also der war einfach total ungeeignet für die WCW. Und auch für die Wrestler, die dort gerne gearbeitet haben. Ja, so, das war der erste Punkt. Dann fing es an, durch diese katastrophalen Fehlbookings und Entscheidungen, dass natürlich die Zuschauerzahlen auch nach und nach einbrachen und in den Hallen das echt sichtbar wurde. Das wurde ja dann am Schluss so schlimm, dass die Halle sich nicht füllte und du praktisch dann die Leute, die Fans gebeten hast, alle auf die eine Seite der Halle zu gehen, wo halt die Hardcam war. Ja, dass halt einfach die Halle voll ausschaut. Ja. Ja. Und da da weißt du schon, okay, das ist jetzt echt schädigend für die Liga. Ne? Und dann auch noch Einschaltquoten und Pay-Per-View-Verkaufszahlen zum Beispiel oder auch bestimmte Chants, die dann gerufen wurden in den Hallen. Ja, also du hast schon gemerkt, dass die Fans richtig unzufrieden sind. Ne? Und dann kamen natürlich Gerüchte auf, logischerweise. Das war dann immer im Raum gestanden und umso mehr und umso öfter diese Gerüchte man im Lockerroom hörte, umso unruhiger wurde auch das Lockerroom und jeder drumherum. Und dann war es im Endeffekt jeder für sich, weil jeder wollte schauen, dass er seinen Job behält oder auch irgendwo bei einer anderen Liga unterkommt, bevor das Boot tatsächlich ist zum Sinken begann. Ne? Und ja, genau. Und ja, ich habe mehr oder weniger dann tatsächlich erfahren vom Ende der WCW. Da war ich bei der letzten Show, war ich gar nicht mehr gebuckt oder so. Dann kam das urplötzlich vom, also über TV. Also mir wurden was? Da, ich habe niemals eine Benachrichtigung vom Office erhalten gehabt, okay, das war's. Echt jetzt? Nein. Ja, das hätte ja wenigstens mal jemand machen können. Also nee, mal mit offenen Karten spielen und mal sagen, hey. Ich glaube, das war da schon so weit fortgeschritten, dass jeder keinen Bock mehr da hatte zu arbeiten. Auch die Büroleute wahrscheinlich nicht mehr. Das ist alles wie aufgelöst, als wenn nie mehr es gewesen wäre. What? Ja. Das war ganz seltsam. Okay. Oh. Da hockst du auch wieder davor und denkst dir vor dem Bildschirm, denkst dir, boah, das war's jetzt. Du weißt nicht, ob du noch einen Job hast, du weißt nicht, ob du Dings ist. Ich meine, ich hatte das Glück, dass ich einen mehrjährigen Vertrag hatte. Ja. Aber da waren halt viele, die hatten sowas nicht und die waren von einer Sekunde auf die andere sozusagen arbeitslos und mussten dann schauen. Und das Problem ist halt, wenn plötzlich so viele Wrestler auf dem Markt sind, sind halt deine Verhandlungschancen bei einer anderen Liga absolut null. Ne? Dann ja. So, wenn du da dann einen Spot bekommst. Ne? Logisch, klar. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Eddie hat 2000 zur WWF gewechselt damals. Das heißt, da lief die WCW aktiv noch. Wie war das für dich? Weil du warst ja mit Eddie eigentlich richtig dicke, ne? Genau. Also, ja, ich auch. Ja, mit Dean und Eddie. Ja, genau. Und der ist dann zu dir hergekommen und hat gesagt, bye, bin jetzt weg. Oder wie? Der Eddie stammt ja aus einer Mehrgenerationen-Wrestler-Familie. Mit sehr viel Stolz, ja, und Leidenschaft, ja, und auch Temperament, ja, als Mexikaner. Und wirklich jeder von denen in der Familie kann echt hammermäßig wresteln, ja. Mhm. Und der war halt voll angepisst von diesem Booking. Und auch von demjenigen, der gebookt hat, der jetzt schon oft gelernt hat. Und er hat gesagt, hey, diese Scheiße macht er halt nicht mehr mit. Und er hat jetzt keinen Bock mehr. Und ne? Wahnsinn. Jericho war ja schon drüben. Mhm. Na, und das ist dann nach und nach sind halt die Grenzen dann rüber. Und wenn das wahrscheinlich die WCW beide so existiert hätte, wie es da war, wäre wahrscheinlich der Alex dann auch irgendwann rübergegangen. Aber hat es dem Russo nicht irgendwann mal jemand gesagt? Irgendwann muss doch mal auch ein Wrestler zu ihm hingegangen sein. Ey, Alter, kein Bock mehr, wie du das machst. Ja, doch, der ein oder andere hat es schon immer versucht, den zu verklickern, ja. Okay. Aber du weißt ja nicht immer die Intentionen, warum etwas gemacht wird. Ja, gut, wenn da andere Ziele dahinter stecken, dann ist natürlich klar, dass da, ja. Man weiß ja nicht. Ja. Was? Ach, krass. Okay. Aber ja, die Leute sind halt dann alle pissig gewesen und sind halt dann gleich zur Konkurrenz rübergegangen. Was ja schlau ist eigentlich. Logisch, klar, freilich. Und dich hat es nicht gereizt zu dem Zeitpunkt dann? Also ich meine, wir haben uns schon ganz oft drüber unterhalten, du hast ein unglaubliches Loyalitätsgefühl. Die haben dir die Chance gegeben und sonst was. Aber es war ja eigentlich nicht mehr die WCW, die du kanntest. Nee, aber ich habe ja trotzdem meinen Vertrag auch noch gehabt. Und der war ja nicht schlecht. Also ich habe ja echt... Ach so, du hast die Sicherheit noch gehabt, ja. Gutes Geld verdient. Mhm. Und das Angebot von der WWE damals, WWF, war ja damals nur, dass du 50 Cent auf den Dollar bekommen hast. Also ich hätte die Hälfte von meinem Vertrag verloren. Ja, also so, also ich bin ja dann auf dem hohen Pfeil gewesen, ja. Also irgendwie, ich bin ein Profi. Ich liebe Wrestling. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Geschäftsmann. Ja, und wenn ich sage, ja, hey, hier habe ich mir hart erarbeitet, dass ich bis zu dem Punkt vom Vertrag bekomme, wo ich so und so viel verdiene, dann schenke ich doch das nicht die Hälfte davon her. Ja, ja. Und weiß, gehe mit Fragezeichen zu, jetzt, wo ganz viele Wrestler in dem Moment darüber wechseln, darüber, wo das fast ein Glücksspiel ist, dass du eine Storyline oder irgendwas bekommst, ja, und verdienen dann die Hälfte urplötzlich und tritt vielleicht gar nicht auf. Also, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und deswegen, das hat jetzt nichts mit Loyalität nur zu tun gehabt, sondern das hat einfach damit zu tun gehabt, dass ich Geschäftsmann bin und gesagt habe, nee, das mache ich definitiv nicht. Sogar, wenn sie mir genauso viel ausgezahlt hätten, wäre ich auch nicht in dem Moment zu denen gegangen. Eben wegen dieser Ausgangs- oder bestehenden Situation, dass so viele Wrestler urplötzlich dort waren. Und wenn man mal anschaut, wie viele Wrestler tatsächlich dann von der WCW gut verwendet wurden, sind ja die meisten nicht gut verwendet worden von denen. Ja, absolut. Genau. Absolut. Und man muss ja auch so sich vorstellen, das bestehende Roster bekam natürlich in der WWE damals auch viel Panik, weil urplötzlich so viele neue kamen. Also was glaubst du, was da Backstage für ein Getue war wahrscheinlich und ein Politics und Backstabbing und was weiß ich. Das glaube ich sofort. Aber Moment, reden wir jetzt da von dem Ende der WCW? Also WCW war zu Ende und WWE kam her und hat dir ein Angebot gemacht. Oder reden wir da von einem Angebot zur selben Zeit, wie er diesen Angebot bekommen hat, 2000 oder ja, sowas? Das hatte ich ja schon öfters mal angeschnitten. Also während meiner aktiven Zeit in der WCW wurde natürlich immer durch Dritte an mich herangetragen, ob ich nicht Interesse hätte, dort zu wechseln. Aber das war die Frage, ob das diese 50 Cent auf einen Dollar waren. Nein. Okay. Das okay. war nach dem Schließen der WCW. Ach krass, ich habe immer gedacht, darüber haben wir uns auch wirklich noch nie unterhalten, sondern ich habe immer gedacht, ja, die haben dir ein Angebot gemacht, wir haben zu selben Konditionen, weiß der Henker was, wie vorher auch, aber nee. Du warst halt einfach durch und so. Und, Nee, die haben eben nicht das gleiche Angebot. Nein, das war so. Das war, man muss da differenzieren. Also, das war der allgemeine Schnitt, was jeder Wrestler bekam. Ach so? Diese 50 auf dem Dollar. Mhm. Ja, also, von dem, was ich weiß, vielleicht hat der ein oder andere noch was Besseres rauskommen, aber das war eigentlich... Das ist ja klar. Ja. Nein, weil du hattest ja keine Verhandlungsmöglichkeit. Gut, ja. So. Und an mich sind sie dann später herangetreten, zweimal, und wollten, ob ich nicht komme. Was sie mir dann tatsächlich da für einen Vertrag angeboten hätten, das weiß ich nicht. Okay, aber zu diesen zweimal, wann das war und so weiter, kommen wir in einer anderen Folge, weil wir sind jetzt schon wieder am Ende. Schon wieder. Ja. Es geht immer zu schnell, Mann. Ja, aber das ist jetzt ein guter Punkt. Weißt du, das ist toll. Und aber weißt du, was richtig schlimm ist? Nee. Die Leute müssen sich jetzt 3 Wochen gedulden. Das ist jetzt richtig schlimm. 3 Wochen? Also, naja, wir bringen zwar die nächsten 2 Wochen etwas, also weil wir sind ja jetzt dann, Weihnachten. Wir bringen zwar was, aber keine offizielle reguläre Folge, sondern wir bringen etwas Kürzeres, einfach, dass ihr nicht ganz auf uns verzichten müsst. Aber genau. Wir hören uns dann offiziell erst wieder am 6. Januar. Da kommt dann die nächste offizielle Folge. Genau. Hört sich bis dahin. Mach's gut. Ciao. Ciao. Servus.